Vor 30 Jahren wurde diese Musik aufgenommen. Zwei Versionen von Ella Guru. Zuerst die Studioversion vom Captain Beefheart Album Trout Mask Replica und die Version, die die Magic Band gerade spielte, die wurde in ihrem damaligen Haus aufgenommen, ohne die Gesangsparts des Captains. 15 der 28 Takes des Doppelalbums Trout Mask Replica sind jetzt in solchen Instrumentalversionen zugänglich geworden. Ein willkommener Einblick in die schwer durchhörbare Musik von Captain Beefheart und Co. Die Aufnahmen machen nämlich deutlich, aus wie vielen unterschiedlichen Strukturen die Songs bestehen. Oft werden verschiedene Taktarten gleichzeitig gespielt, vom Schlagzeuger vielleicht ein Viervierteltakt, dafür spielen die Gitarristen vielleicht einen Dreivierteltakt. Außerdem erklingen oft verschiedene Tonarten gleichzeitig. Im Booklet der von Beefheart selber nicht autorisierten 5er-CD-Box Growfins und im Buch von Ex-Magic-Band-Gitarrist Bill Hakelrod werden die Arbeitsbedingungen im Captain Beefheart Camp als ziemlich dramatisch beschrieben. Abgesehen von 10- bis 12-stündigen Arbeitstagen zum Üben der Musik hatten es die Magic-Band-Mitglieder ihren Aussagen nach mit einem recht tyrannischen Bandleader zu tun. Die Details sind in besagtem Buch und im Booklet der CD-Retrospektive Growfins nachzulesen. Erwähnenswert ist auch, dass all dies in einer Situation akuten Geldmangels stattfand. John French erinnert sich an einen Monat, während dem die tägliche Essensration für jeden eine Tasse Sojabohnen war. Die Mütter von Don Van Fleet alias Captain Beefheart und von Bill Hakelrod bezahlten anfangs wichtige Dinge wie Miete etc. Das nächste Gedicht findet sich auch auf dem Doppelalbum Trout Mask Replica, die nachfolgende Version aber nicht. Orange Claw Hammer, eine surreale Mischung aus Hobo- und Seemannsfantasien. What do you got there, Don? Well, just the lyrics to one of those albums. What was that from the Trout Mask album? Yeah, like by the cows. Why don't you, you want to do a version of Orange Claw Hammer live in the studio? Yeah. With filthy chatter. Ace Carr heißt dieses Gitarrenduo. Inspiriert wurde es von einem Kunstobjekt Salvador Dalis. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde über die Musik von Captain Beefheart und seine Magic Bands. Ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1971. When Big Joan Sets Up. Deutschlandfunk. Zwei Uhr, die Nachrichten. Russland plant nach Medienberichten eine groß angelegte Militäroperation in Tschetschenien, um die Basen der islamischen Rebellen zu zerstören. Wie die Moskauer Nachrichtenagentur RIA meldet, sind bereits 5 Bataillone in die Kaukasusrepublik Dagestan verlegt worden. Außerdem seien in den vergangenen Tagen rund 1000 Marineinfanteristen per Flugzeug in den Kaukasus gebracht worden. Offiziell bestätigt wurden die Pläne bislang nicht. Ministerpräsident Putin hatte allerdings angekündigt, Russland werde die Grenze zu Tschetschenien abriegeln. Nach dem Referendum in Algerien hat Präsident Bouteflika an die radikalen Islamisten appelliert, ihren Kampf aufzugeben. Mit dem Amnestiegesetz seien die Türen weit geöffnet, sagte Bouteflika in einer Fernsehansprache. Wer jetzt die Gelegenheit verpasse, stelle sich endgültig außerhalb des Gesetzes. Bei der Abstimmung hatten sich rund 99% der Wähler dafür ausgesprochen, den Mitgliedern bewaffneter Bewegungen Straffreiheit zuzusichern, wenn sie sich freiwillig stellen und nicht an Bluttaten, Bombenanschlägen und Vergewaltigungen beteiligt waren. 2 radikale Organisationen, darunter die bewaffnete islamische Gruppe GIA, haben allerdings schon erklärt, dass sie das Amnestieangebot nicht annehmen. 3 Tage nach ihrer Bestätigung im Europaparlament kommt die neue EU-Kommission heute zu ihrer ersten Sitzung in Brüssel zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Beschluss eines neuen Verhaltenskodex, mit dem Interessenkonflikte verhindert werden sollen. Die alte EU-Kommission unter Präsident Santer war im März geschlossen zurückgetreten. Ihr waren Missmanagement und Vetternwirtschaft vorgeworfen worden. Die neue EU-Haushaltskommissarin Schreyer kündigte größere Transparenz der politischen Entscheidungen an. Wenn Probleme auftauchten, dürfte es keine Vertuschungsversuche mehr geben, sagte Frau Schreyer dem Fernsehsender Phoenix. Die Grünen-Politiker Trittin und Fischer haben gestern in Berlin mit den Chefs der 4 größten deutschen Stromproduzenten über den Ausstieg aus der Atomenergie beraten. Umstritten sind besonders die Restlaufzeiten der Kraftwerke. Minister Trittin sagte nach dem Treffen dem ZDF, die Gespräche seien sehr konstruktiv gewesen, man habe dabei keine Frage ausgespart. Über den Inhalt sei jedoch Vertraulichkeit vereinbart worden. In jedem Fall sei klar, so Trittin weiter, dass die Frage der Befristung von Laufzeiten und die Lösung des Entsorgungsproblems zusammengehörten. Die internationale Automobilausstellung in Frankfurt am Main öffnet heute ihre Tore für das breite Publikum. Die beiden ersten Tage waren für Fachbesucher reserviert. Bis Ende der kommenden Woche werden Hunderttausende Autointeressierte auf der Schau erwartet. Der Hurricane Floyd hat an der amerikanischen Ostküste zu weiten Überschwemmungen geführt. Viele Straßen sind unpassierbar, mehr als 1 Million Häuser ohne Strom. 17 Menschen sollen nach einer jüngsten Bilanz ums Leben gekommen sein. Sie starben bei Verkehrsunfällen oder ertranken in den Wassermassen. Inzwischen hat sich der Hurricane zu einem schwachen tropischen Sturm abgeschwächt und ist nach Kanada abgezogen. Über die Höhe der Sachschäden gibt es noch keine genauen Angaben. Experten rechnen mit $1 Milliarde. Das Wetter: in der Nacht im Osten aufgelockerte Bewölkung, sonst stark bewölkt und Regen. Tiefstemperaturen 15 bis 9 Grad. Tagsüber in der Osthälfte Regen oder Schauer, örtlich auch Gewitter. Im Westen wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen. Höchsttemperaturen 18 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, im Norden auf östliche Richtungen drehend. Die Aussichten: am Sonntag nach Frühnebel wolkig mit Aufheiterungen, nur im äußersten Norden noch Schauer. Am Montag im Südwesten aufkommende Schauer und Gewitter, sonst recht sonnig und warm. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 3 Uhr. Deutschlandfunk, 2.05 Uhr, die Verkehrslage: A7 Hannover Richtung Kassel, in Höhe Seesen, Sperrung der Richtungsfahrbahn. A7 Würzburg-Fulda, in beiden Richtungen zwischen Bad Kissingen, Obertulber und Bad Brückenau-Volkers sind die Notrufsäulen außer Betrieb. Und die A8 Stuttgart Richtung München ist zwischen Günzburg und Zusmarshausen gesperrt. Deutschlandfunk, Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Musik von Captain Beefheart und seinen diversen Magic Bands. Am Mikrofon ist nach wie vor Michael Frank. Can you sing something for us? Too random. No, I'm just kidding. Can you sing something for us? Sure. Yes, it's that old black snake sucking my rider's tongue. Yes, it's that old black snake sucking my rider's tongue. I don't want you fooling around my mate. I'm gonna use her. I'm gonna use her. I'm gonna use her for myself. Yeah, you know, he stands and he watch me every morning when I go home. Leave home, I'm sorry. Yeah, you know, he stands and he watch me every morning when I leave home. Yeah, you know, I don't want you fooling around by me. I wanna use her for myself. I can't get it, man. Let me explain something now. This is no offense. I just can't get through this microphone. It's too little. I know what they're hearing, you see, and the thing is I can't... Do you know what I mean? I mean, the thing, you know, I mean, I can't get it through there, you know, like what I want to get through there. Zwei Facetten aus dem Kaleidoskop der Bifartschen Musik. Gerade eben ein Rückgriff auf die Blues-Tradition, mal soeben aus dem Ärmel geschüttelt vom Captain bei einem Telefoninterview mit einer US-amerikanischen Radiostation. 1972 war das. Davor gab es ein Instrumental vom 71er Album Lick My Decals Off, Baby. Monroe's That I Mean heißt das Stück. Es basiert auf Klavierskizzen von Don Van Fleet alias Captain Beefheart und der damalige Magic Band Gitarrist Bill Harkley Road hörte sich die Skizzen immer wieder an, Abschnitt für Abschnitt, dann übertrug er die Melodien und Akkordfolgen auf die Gitarre und dann übte er das Stück lange Zeit. 1974 hatten die Mitglieder von Beefhearts langjähriger Magic Band genug von den unbefriedigenden Arbeitsbedingungen. Hinzu kam, dass ein neues Management-Team im Einvernehmen mit dem Captain eine deutliche Kommerzialisierung der Beefheart-Musik vorantrieb. Die Magic Band meuterte, nach der Produktion der LP Unconditionally Guaranteed musste er sich neue Musiker suchen. Die Platte, die er mit ihnen einspielte, heißt Blue Jeans and Moonbeams. It's the same old story. Tell me, where does it end? Yes, I heard the news. It's the same old blues again. Well, I wrote you a letter. You must have read it wrong. I stood at your doorway, but you were gone. I took a lot of time and let your telephone ring. It's the same old blues, it's the same old blues again. Well, you gave me the business. You must have didn't mind. Cause I got a lot of patience and I got a lot of time. It's the same old story. Tell me, where does it end? It's the same old blues. It's the same old blues again. Yes, I heard the rumor. Tell me, where does it end? It's the same old blues. It's the same old blues again. Don Van Fleet und Magic Band mit einem Track von ihrem 74er Album Blue Jeans and Moonbeams. Same Old Blues heißt dieser Song, komponiert vom Meister des Laid-Back-Feelings von J.J. Cale. Die beiden Platten von Beefheart im Jahre 1974 waren ganz bewusst leichter konsumierbar gehalten. Die meisten Beefheart-Kenner verreißen sie gnadenlos. Der Captain hat sich nachträglich von ihnen selber distanziert, aber live konnte die neue Magic Band ziemlich loslegen, auch wenn die weniger komplexen Beefheart-Songs das Tourprogramm dominierten. For his first time to Kansas City, please welcome Captain Beefheart and the Magic Band. girl. Beeford and his Magic Band live 1974 in Kansas City. Mirror Man heißt die Nummer und die war schon Ende der 60er Jahre im Programm des Captains. Die zwei kommerziellen Platten des Jahres 74 brachten nicht den erhofften finanziellen Erfolg. Beefords Ruf als Avantgardist war erstmal ruiniert und erst im folgenden Jahr tauchte er auf Betreiben Frank Zappas wieder auf. Mit Zappas Mothers of Invention ist Beeford auf dem Live-Album Bongo Fury zu hören. 1976 dann hatte Beefheart eine neue Magic Band zusammen. Das Album Bad Chain Puller wurde eingespielt, aber wegen rechtlicher Probleme bleibt es bis heute unveröffentlicht. Die meisten Tracks wurden zwei Jahre später erneut eingespielt und dann auf dem Album Shiny Beast Bad Chain Puller veröffentlicht. Die Noten, die gespielt wurden, waren dieselben, aber die Originale aus dem Jahr 1976 hatten mehr Biss. Ende der 80er Jahre entstanden in Europa Gesetzeslücken, durch die eine Zeit lang ganz legal rare Live-Mitschnitte und Studio-Outtakes zugänglich wurden. Die CD, auf der die Originalversion von Bad Chain Puller damals veröffentlicht wurde, klingt, als ob sie von einer verschlissenen Kassettenkopie überspielt wurde, aber das Brodeln in der Musik ist unüberhörbar. It's coming into morning. This train with gray tubes that house people. people's very thoughts and belonging. Into cushioned thickets, pumpkins span the hills with orange crayola patches, green inflated trees balloon up into marshmallow soot that walks away in faulty circles caught in gray blisters with twinkling lights in green sashes, drawn by rubber dolphins, with gold yawning mouths that blister and break in agony in zones of rust. They gild gold sawdust into dust. Bat chain pull up, pull up. Bat chain pull up. Bat chain, pull on, pull on. Bat chain, pull on. Bat chain. Das war das Titelstück des 76er Beefheart-Albums Bad Chain Puller. Die meisten Stücke, die damals aufgenommen wurden, tauchten 1978 auf dem Album Shiny Beast Bad Chain Puller auf, allerdings in neu eingespielten Versionen. Das war gerade die Originalversion des Songs Bad Chain Puller. Beefheart's Musik zeigte nach den Mainstream-Platten des Jahres 74 wieder Kanten und Ecken, sie klang wieder rauer. Nicht alle Stücke, an denen 1976 gearbeitet wurde, wurden damals veröffentlicht. Hier ist ein schönes Instrumental mit dem Titel Seam Crooked Sam. A new one, and the stockings ran up Seam Crooked Sam. Bandana frock stuffed with smoke, and ears out flopped like bowling pins. Hog troughs hocked and wallered in cool mud bins. In patent leather hooves split in twos, rooms for rent down to bins. Friends that danced in a frenzy, choked a juke bird with froth glass ferns and turpentine urns or sawdust daily keep. And whiskey creeps down her naked front in red leatherette, peen button is set where her fanny sweat raised her wrist to fan in a mouse cough cotton through a screen door crack sand. Rooms rent only to friends. Hat rack hotel, architecture tincture of red archies. Pinch the southern bell and splayed his cracked nail hand. Gray fedora, snappy band. In the camel walls, yellow like damp dead chickens beat down the hardwood floor. In the music, oh the music. Heart man blew his best lung white shirt. His feet worked like a monkey out the door. Indora robbed a baby through a dark bebop. Licorice lenses fogged in hot sorrow through the floorboards at the general store. Your food still in the hot hand oven. Apple pie cooked through seed brew stemi. Sticky in the window of mama frame broke. Rope bell dingling. Children, I won't call you once more. Sandwiches would turn the dark into day. They sold wine like turpentine panda painters. They took to social life like props to aviators. Harry, Irene were a couple that ran a canteen. Harry, Irene were a couple that lived in the green. Ran a canteen. Ran a canteen, took Harry for all of his green and Irene. Harry was left holding an empty canteen. And by the way, folks, it was Dusty, not Harry. What does this mean? What does this mean? What's the meaning of this? Oh, Harry, I guess.